Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Today we're going to just Thanksgiving, testimony, Christ here, and his resolution. What they are all about. Quickly go into it a little by little because it's too late to dismiss it. Because I can remember that on Sunday's testimony period, do you know? From Saturday to Sunday. Aujourd'hui, c'est le dernier mercredi de cette année, pour cette année presque finie. The last Wednesday of the year. Le letzte Mittwoch in diesem Jahr. Le dernier mercredi de cette année. And it is getting to the end of the year. Und wir neigen uns immer mehr dem Ende des Jahres an. Et nous sommes presque à la fin de cette année. And the beginning of another year. Und der Beginn eines neuen Jahres steht an. Et presque dans oui, au début d'une nouvelle année. And this period, you know, it's a period of thanksgiving and also testimony. Und diese Zeit, in der wir uns befinden, ist eine Zeit der Danksagung und der Zeugnisse. Et le temps dans lequel on se trouve, c'est le temps du d'action de grâce. Though every day they are both for us. Obwohl es jeder Tag ein Tag der Danksagung und ein Tag des Zeugnisses ist. Bien que tous les jours soient un jour d'action de grâce. Amen. We give thanks every day. Wir geben jeden Tag dem Herrn Dank. On donne tous les jours à l'Éternel. Nous sommes tous les jours reconnaissants à l'Éternel. And our life is testimony. Und unser Leben ist ein Zeugnis. Et notre vie est un témoignage. For the Spirit of Christ to live inside us is a testimony. Dass der Geist von Christus in uns lebt, ist ein Zeugnis. Et que l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est un témoignage. That you know that the Spirit of Christ is inside you is a testimony. Dass dir bewusst ist, dass der Geist des Christus in dir ist, ist ein Zeugnis. Que tu sais que l'Esprit de Christ vit en toi, c'est un témoignage. Means you know that your names are written in heaven. Das heißt, dir ist bewusst, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Ça signifie que tu sais que ton nom est écrit aux cieux. Praise the Lord. Hallelujah. It means you belong to Christ. Das bedeutet, du gehörst zu Christus. Ça signifie que tu appartiens à Jésus-Christ. It also means you and Christ, you are one. Und das bedeutet auch, dass du und Christus eins seid. Ça signifie aussi que toi et le Christ, vous êtes un. Let's go to Luke 10. Wir lesen Lukas 10. On va lire Luc 10. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 17 to 20. Lukas 10, Vers 17 bis 20. Luc 10, verset 17 jusqu'à 20. And the 70 return again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Verse 20. Verse 20. Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Praise the Lord. Amen. He told us what should be our joy. Er sagt uns hier, was uns Freude bereiten sollte. Il nous dit ici quoi doit être notre joie. He told us what should be our testimony. Er sagt uns hier, was unser Zeugnis sein sollte. Il nous montre qu'est-ce que doit être notre témoignage. That our names are written in heaven. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Que nos noms sont écrits aux cieux. What man cannot see. Das, was der Mensch nicht sehen kann. Ce que l'homme ne peut pas voir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No man can see your name written in heaven. Kein Mensch kann sehen, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Personne peut voir que ton nom est écrit aux cieux. Amen. Praise the Lord. Amen. But she said, rejoice because of that. Aber er sagt, freut euch darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Mais il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. In another word, our joy should not be what man can understand. In anderen Worten ausgedrückt, unsere Freude sollte nicht das sein, was der Mensch verstehen kann, sondern das, was der Mensch nicht verstehen kann. Donc ça signifie que notre joie c'est est jamais la chose que l'homme peut comprendre. That we are still one with him. Dass wir immer noch eins mit Christus sind. Mais notre joie est que nous sommes toujours un avec le Christ. And we are still one with one another. Und dass wir eins untereinander sind. Et que nous sommes toujours un avec l'un et l'autre. Amen. He said that should be our joy. Das sollte unsere Freude sein. Et c'est ça, ça doit être notre joie. That we are still one with him. Dass wir immer noch eins mit ihm sind. Que nous sommes toujours un avec lui. And we are still one with one another. Und dass wir eins untereinander sind. Et que nous sommes toujours un avec l'un et l'autre. You can see that is how you know that you are a son of God. Und daran erkennst du, dass du ein wahrhaftiger Sohn Gottes bist. C'est comme ça que tu peux reconnaître que tu es un vrai enfant de Dieu. You know, to know that one is a son, you know, that your names are written in heaven is so easy. Amen. Mm-hmm. Are you one? You know, if to know that you are one with him. You know, if it's so easy. Mm-hmm. It's very easy. Mm-hmm. Are you one with the children of Christ, the family of Christ? Um herauszufinden, ob der Name einer Person im Himmel geschrieben steht oder nicht, ist einfach herauszufinden. Denn du sollst dir die Frage stellen, ob diese Person eins ist mit Kindern Gottes oder nicht. Daran wirst du es erkennen. C'est très facile de savoir si ton nom est écrit aux cieux ou pas, parce que tu peux le voir quand tu es un avec les enfants de Dieu et puis tu es aussi un avec le Christ. Amen. That we are one with him and one with one another. Dass wir eins sind mit ihm. So that should be our testimony. Dass wir eins sind mit ihm und eins untereinander sind mit Kindern Gottes, das sollte unser Zeugnis sein. Wenn nous sommes un avec Jésus-Christ et puis un avec les enfants de Dieu, c'est ça notre témoignage. That is also his commandment. Das ist auch sein Gebot. Et c'est aussi son commandement. Look at the commandment of Jesus. Und wir schauen uns das Gebot von Christus an. On va voir maintenant le commandement du Christ. It's not the same as the commandment of Moses. Und es ist nicht dasselbe wie das Gebot von Mose. Et c'est pas le même comme le commandement de Moïse. Moses have his commandment. Mose hat sein eigenes Gebot. Et Moïse a son propre ses propres commandements. But he cannot save anyone. Aber dieses Gebot kann niemanden retten. Mais ça peut sauver personne. You know, if you see religion today, they pursue the commandment of Moses. Wenn wir uns Religion anschauen, die sind alle hinter den Geboten von Mose her. Mais si on voit les gens religieux, sont toujours ils suivent toujours les commandements de Moïse. Christ has his own commandment. Aber Christus hat sein eigenes Gebot. Mais le Christ a ses propres commandements. Lesen 1. Johannes 3, Vers 22 bis Ende. On va lire 1 Jean 3, verset 21 jusqu'à la fin. Praise the Lord. 1 Jean 3, verset 22 jusqu'à la fin. Praise Jesus. Amen. He said that whatsoever you ask, we receive of him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment. 23. Praise the Lord. Hallelujah. That we should believe on the name of his son Jesus Christ and love one another as he gave us commandment. Amen. And not hate one another, but love one another Amen. With God kind of love. Amen. And not with the evil love of this world. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Und das ist das sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben mit seiner Liebe, nicht die Liebe dieser Welt. Verset 23 et son commandement est que nous croyons au nom de son fils Jésus Christ et que nous aimions les uns les autres comme il nous a donné les commandements. In verse 24 it said, and he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. Can see how he lives in you and you live in him. Und in Vers 24 sehen wir, wie er in uns lebt und wir in ihm leben. Et dans verset 24, on peut voir comment lui demeure en nous et puis nous demeurons en lui. Amen. How? It is by believing on the name of his son Jesus Christ and love one another. Believe Christ's It may believe the message and then love one another. Und wir sehen, es passiert, indem wir zum einen an den Namen Jesus Christus glauben und dass wir zum anderen einander lieben. Und dieses Glauben an Jesus Christus bedeutet, an sein Wort, an seine Botschaft zu glauben. Et tu demeures en Christ en croyant, oui, sa parole, ses commandements et ses messages, et quand tu aimes aussi tes frères et sœurs. And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. Praise the Lord. Amen. Another spirit. Ein anderer Geist. Ein anderer Esprit. Amen. He gave us his own spirit. Er hat uns seinen eigenen. We have another spirit, different from the spirit of this world. Und wir haben einen anderen Geist, anders als den Geist dieser Welt. Il nous a donné notre esprit et notre esprit qui est différent de ce monde. Praise the Lord. Amen. Amen. In Acts 4, verse 32. Let's go there, please. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 22. Acte des Apôtres 4, verset 22. Praise the Lord. Amen. Verse 32 of Act 4. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Acte 4, verset 32. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them, the ark of the things which he possessed was his own. You know, my son came to the center and I need your car key. I said, no, it's our car key. Praise the Lord. Hallelujah. We are out to learn. He said he wants us to just see each other as one. Mm-hmm. The vision, he hates it. Mm-hmm. It's not your car key, but our car key. Mm-hmm. Der Herr möchte, dass wir uns als eins sehen und dass wir lernen, uns als eins zu sehen. Es geht nicht mehr darum, dass wir Dinge unser eigen nennen, sondern dass die Sachen uns allen gehören. Donc verset 32 nous montre qu'on doit vraiment être un, parce que même aujourd'hui le matin, mon fils il m'a demandé, est-ce que tu peux me donner tes clés de la voiture? Après, j'ai dit non, c'est pas ma clé, mais c'est notre clé. Et Jésus-Christ, il veut qu'on soit un, qu'on partage toutes les choses et puis qu'il n'y a pas une division entre nous. Praise the Lord. I know we are growing and we have been learning it a lot. Because, you know, well, today my daughter came here, Susie, and she was here, you left yesterday. And you came back today. And day before yesterday, she was here. Then Tania and Trude were in Havono. I said, when I saw her today, I said, Daddy, you know, the joy. You know, she have not been there in Havono. But you know that the family is there. She did not see that Havono as her Havono. But Christ Havono. It belonged to all of us. Mm. You can see that she was not even bothered about it. Mm. And it's so wonderful. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Meine Tochter Susi beispielsweise war gestern schon in der Gemeinde und ist wieder nach Hause gefahren und ist heute Morgen oder heute Nachmittag wieder hier gewesen. Und in ihrer Wohnung in Düsseldorf waren die anderen Geschwister und sie war hier und hat sich überhaupt gar nicht darum bekümmert, dass andere Leute in ihrer vermeintlichen Wohnung waren, sondern sie hat es einfach als die Wohnung von Christus gesehen und deswegen war sie auch nicht besorgt oder bekümmert, dass andere Leute in ihrer Wohnung sind. Und wir sehen, dass der Gedanke von Einheit und der Gedanke von, dass alles uns allen gehört, in ihr drin war und dass sie es nicht als ihr eigen gesehen hat. Et je sais que nous tous nous sommes en train de grandir, pour qu'on comprenne aussi que tout appartient à nous tous, parce que ma fille, par exemple, elle était ici à l'église pendant que ses sœurs étaient chez elle à la maison. Et puis, oui, donc pour elle, elle a compris que c'est la maison du Christ et puis cette maison appartient à nous tous. Et puis, il n'y a pas une séparation entre, oui, les choses, même les maisons. Verse 32 again, please. Verset 32. And the multitude of them that believe we are of one heart and of one soul. Neither said any of them, the art of these things which he possessed was his own, but they had all things common. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the difference between a living church and a dead church. Und wir sehen hier den Unterschied zwischen einer lebendigen Gemeinde und einer toten Gemeinde. Et dans verset 32, on peut voir la différence entre une église vivante et une église morte. They were of one heart. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Amen. And of one soul. Ein Herz und eine Seele. Un cœur et une âme. In Christ Jesus. In Christus Jesus. Amen. En Jésus Christ. Just like you and me today. Genauso wie du und ich heute. Comme toi et moi aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. That should be our testimony. Und genau das sollte unser Zeugnis sein. Et c'est ça, ça doit être notre témoignage. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Again, in 1 John 3, verse 22 to the end, should be our New Year resolution. Das, was wir in 1. Johannes 3 gelesen haben, das sollte unser Neujahrsvorsatz sein. Et verset 22 jusqu'à la fin, c'est ça, ça doit être notre but pour l'année prochaine. It means to be completely of Christ. Dass wir komplett in Christus sind. Qu'on soit complètement en Christ. To be one with the only true God children. Dass wir eins sind mit den einzig wahrhaftigen Kindern Gottes. Que nous sommes un avec les seuls vrais enfants de Dieu. And that is how you know you are one with Christ. Und daran wirst du erkennen, dass du auch eins mit Christus bist. Et c'est comme ça que tu vas reconnaître que tu es un avec le Christ. It is very easy to know if you are one with Christ. Es ist sehr einfach herauszufinden, ob eine Person eins mit Christus ist oder nicht. Es ist très facile de reconnaître si une personne est un avec le Christ ou pas. Praise the Lord. Hallelujah. It's very easy. The Lord help us to understand it. How to be one with. You know, how you should know. How you are to know that you are one. Es ist sehr einfach. Es ist sehr einfach und der Herr hilft uns zu verstehen, wie wir herausfinden können, wie eine Person eins sein kann mit ihm. Et c'est très facile de savoir comment on peut être un avec Dieu et avec les enfants de Dieu. Are you one with the only true God children? Und die Frage ist, bist du eins mit den einzig wahrhaftigen Kindern Gottes? Et la question est, est-ce que tu es un avec les seuls vrais enfants de Dieu? Wir lesen 1. Johannes 4. On va lire 1 Jean 4. Vers 20. 1. Johannes 4, Vers 20. 1 Jean 4, verset 20. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You have to know if you are one with Christ. Du solltest wissen, ob du eins mit Christus bist. Et tu dois savoir si tu es un avec le Christ. And how you know is, are you one with God's children? The true God's children. Und woran du das erkennst, ist sich zu fragen, ob du eins bist mit den wirklich wahrhaftigen Kindern Gottes. Et la question est, est-ce que tu es un avec les seuls vrais enfants de Dieu? C'est très facile à le reconnaître. Verse 20, please. Verset 20. Verset 21, Jean 4. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. Amen. For he that loveth not his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he had not seen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you cannot love the Christ you can see, you cannot love the Christ you cannot see. Wenn du den Christus nicht lieben kannst, den du siehst, nämlich die Kinder Gottes, dann bist du auch nicht in der Lage, den Christus zu sehen, den du nicht sehen kannst. Si tu n'es pas capable d'aimer le Christ que tu vois, là tu vas pas être capable d'aimer le Christ que tu ne peux pas voir. Are you one with the only true God children? Bist du eins mit den einzig wahrhaftigen Kindern Gottes? Est-ce que tu es un avec les seuls vrais enfants de Dieu? Or you are trying to be one with them and one with the flesh? Oder versuchst du, auf der einen Seite eins zu sein mit ihnen, aber gleichzeitig auch eins mit dem Fleisch zu sein? Ou bien tu essayes d'être un avec eux, mais tu essayes aussi d'être un avec la chair. Or you are trying to be one with them and one with the world. Oder versuchst du, eins mit ihnen zu sein und gleichzeitig auch eins mit der Welt zu sein? Ou bien tu essayes d'être un avec les enfants de Dieu et en même temps aussi d'être un avec le monde? Praise the Lord. Hallelujah. Let me see if I can get here. Praise the Lord. Hallelujah. Go to James 4, please. Lesen Jakobus 4. On va lire Jacques 4. You know, try to be one with God's children and try to be one with the flesh. You are that's fornication. Mm-hmm. Wenn du Bible call it fornication. Mm-hmm. Wenn du versuchst, eins mit Kindern Gottes zu sein und gleichzeitig auch eins mit der Welt, dann bist du ein Ehebrecher. Si tu essaies d'être un avec les enfants de Dieu et au même temps c'est d'être un avec le monde, ça signifie que tu commets la fornication. Amen. Amen. Praise the Lord. Mm-hmm. Let's read from one. He said, James 4, please. Let's just read from one. He said, from whence come wars and fighting among you? Come they not hence, even of your lust, that war in your members. Praise the Lord. Amen. Verse 2. Deux. You lust and have not. You kill and desire to have. And cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. Verse 3. Trois. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. It is all about you. Amen. Amen. Then verse 4. Quatre. You are adulterer and adulteresses. Know you not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You cannot be one with God's children and be one with them. Du kannst that's fornication. That's adultery. Du kannst nicht eins sein mit Kindern Gottes und gleichzeitig eins mit der Welt sein. Dann bist du ein Ehebrecher und du machst Unzucht. Ce n'est pas possible d'être un avec les enfants de Dieu et en même temps d'être un avec le monde. C'est la fornication. Là, tu es un ennemi de Dieu. One with the world. It means one with your fleshly family, your fleshly friends, all those people. You are one with them. Eins zu sein mit der Welt bedeutet eins zu sein mit deiner fleischlichen Familie, eins zu sein mit deinen fleischlichen Freunden. Donc, quand tu être un avec le monde, ça signifie que tu es un avec ta famille charnelle, que tu es un avec tes amis mondains et puis oui avec les gens de ce monde. Are you of both? Gehörst du zu beidem? Est-ce que tu appartiens tous les deux côtés? Amen. I don't know who you are then. Du solltest wissen, wer du bist, zu welcher Seite du gehörst. Tu dois savoir qui tu es. You must be one with Christ's family alone. Du solltest nur mit der Familie von Christus eins sein. Tu dois seulement être un avec les enfants de Dieu, avec la no division, no separation from the true God's children. Look at Acts again. Let's go there again. Keine Spaltung und keine Trennung von wahrhaftigen Kindern Gottes. Und dazu lesen wir noch eine Apostelgeschichte. Donc, tu ne dois pas permettre la division ou bien des disputes entre toi et les enfants de Dieu. On va lire encore Acte 4. Verse 32. Apostelgeschichte 4, verse 32. 4, vers 22. Acte 4, verset 22 encore. And the multitude of them that believe were of one heart. 32, pardon. And of one soul, because of Christ Jesus. Amen. Just one Christ Jesus and not multitude. Different Christ Jesus. Mm. Just one. The same. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele wegen eines Christus. Nicht mehrere Christusse, nicht mehrere Glaubensrichtungen, sondern ein Christus. Verset 32. La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul n'appelait sien ce qu'il possédait. C'était à cause de Jésus-Christ et pas à cause des autres Christes. Praise the Lord. Amen. And neither say any of them that out of the things which he possessed was his own. Mm. But the hard of things come up. I love him so much. Mm. Doch nicht eine Sache, was von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Mm. Et personne ne disait qu'il a ses propres choses, mais il partageait tout. Amen. Amen. No division, no separation. Keine Spaltung und keine Trennung. Une division, bien une séparation. Look at how Jesus described his relationship with us to that of his father. Wir schauen uns an, wie Jesus seine Beziehung zu uns beschreibt. Et on va voir comment Jésus-Christ nous explique sa relation à nous. Wir lesen Johannes 10. On va lire Jean 10. From verse 24. Johannes 10, verse 24. Jean 10, verset 24. I'll read that, please. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, and I told you, and you believe not. The words that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you believe not because, those that will not believe his message, because, look at it there. Verse 26. Amen. Verse 26. Those that will not believe and act on it because, he said, because you are not of my sheep, as I said unto you. Praise the Lord. Hallelujah. If you belong to Christ, you will love his voice. Wenn du wirklich zu Christus gehörst, dann wirst du seiner Stimme message. Glauben und du wirst seiner Botschaft glauben und lieben. Si tu appartiens vraiment au Christ, là tu vas aimer sa, son, ses messages puis sa vérité. His message, no matter how hard it is, it will bring you further to him if you belong to him. Egal wie hart seine and not Botschaft take you away from him. Egal wie hart seine Botschaft ist, sie wird sich näher an ihn heranziehen und nicht an, von ihm wegzerren. Et n'importe comment son message est dur, ça va jamais te séparer ou t'éloigner du Christ, mais ça va t'amener vers le Christ de plus. Praise the Lord. Alleluia. Then verse 27 says, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 27. Praise the Lord. Alleluia. Amen. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. And that's why if you are no longer there, it means you did not, you were not, you did, you have never belonged to him. Mm. He said, no one can pluck. Mm. Are you getting it? Mm. In Vers 28 lesen wir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das zeigt uns, dass wenn irgendjemand raus ist von hier, dass er nicht wirklich zu Jesus Christus gehört hat. Denn er sagt, niemand kann ihn aus seiner Hand rausreißen. Das heißt, du hast von Anfang an nicht zu ihm gehört. Dans verset 28 et 29, Jésus Christ dit, et je leur donne une vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc ça signifie que si tu as été séparé des enfants de Dieu, comme si tu te sépares des enfants de Dieu, ça signifie que tu n'appartenais même pas à Dieu dès le début. Praise the Lord. Alléluia. The only Christ you can see, you are God's children. Der einzige Christus, den du mit deinen Augen sehen kannst, sind Kinder Gottes. Le seul Christ que tu peux voir, ce sont les enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You know, there's a place the Lord has been taking my heart to. Let's put something here. One finger here. We talked about one finger yesterday. One finger here. Praise the Lord. Hallelujah. And go to Hebrew 8. Wir lesen Hebräer 8 und sehen uns eine Stelle an, wo der Herr mich heute hingeführt hat. On va lire maintenant Hébreux 8. Praise the Lord. Hébreux 8. No, here the Lord described this time, this period that we are now. Und hier wird die Zeit beschrieben, in der wir uns gerade befinden. Ici, oui, Jésus-Christ parle du temps que, dans lequel nous on se trouve. In verse 11, look at it. Ab Vers 11. Hébreux 8, verset 11. Amen. Amen. Oh, let's read from verse 10. Wir fangen ab Vers 10 an. On commence à partir de verset 10. He said, for this is the covenant I will make with the house of Israel. After those days, said the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts. And I will be to them a God, and they shall be to me, my people. He's talking about this period that we are now. Mm-hmm. Amen. Et verset 10 parle du temps dans lequel on se trouve. Praise the Lord. Alleluia. And then, and they shall not teach every man his neighbor, And every man his brother say, know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. He did not say Jesus will not show us the way. Will not teach us. The Holy Ghost will not teach us. He said man will not teach you. I don't know if you get it. Und wir sehen hier, dass es nicht darum geht, dass der Mensch nicht einlehrt, sondern dass der Heilige Geist einlehren wird. Et dans verset 11, Jésus-Christ nous montre que c'est plus l'homme qui va montrer le chemin vers Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Praise the Lord. He said, man will not be your teacher. Der Mensch wird euch nicht mehr lehren. Ça signifie que c'est plus l'homme qui va t'enseigner. It means the flesh will not be your teacher. Ça, das Fleisch wird uns nicht mehr lernen. Ça signifie que c'est plus la chair qui va t'enseigner. Amen. It means no religious masters will not be your teacher. Kein religiöser Meister oder religiöser Lehrer wird dich lehren müssen. Aucun maître religieux va t'enseigner. He said every man shall know me. Denn jeder wird ihn erkennen. Parce que tout le monde va le connaître durch die Kraft des Heiligen Geistes. À travers la puissance du Saint-Esprit. It's no longer through your academic, you know, mind. Und nicht mehr durch dein your degree. Durch deine menschliche Intelligenz, deine Abschlüsse, durch deine Errungenschaften, sondern durch den Heiligen Geist allein. Et tu vas pas connaître Dieu à travers ton éducation, tes diplômes, non, ça va être à travers le Saint-Esprit, pas à travers l'intelligence de l'homme. And that's why I'm qualified today. Und deshalb bin auch ich qualifiziert heute. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui je suis qualifié. And the reason why you too are qualified. Und auch ihr seid heute qualifiziert. Et même la raison pourquoi vous êtes qualifié. Praise the Lord. Let's go back to John 10. Gehen zurück zu Johannes 10. On rentre maintenant à Jean 10. Amen. Amen. You know, here Jesus is trying to help us to understand things here. Something here. Und hier, amen. Und hier versucht Jesus uns etwas zu verstehen zu geben. Et ici dans Jean 10, Jésus-Christ veut nous montrer quelque chose. He's, you know, here he said, through his relationship and fellowship with us. That is how, you know, he's one with his Father. Und er sagt hier, dass durch die Gemeinschaft, die wir haben, untereinander als Kinder Gottes, daran erkennen wir, dass wir auch Gemeinschaft mit ihm haben. Et il nous montre aussi que quand nous sommes un avec les enfants de Dieu, nous avons une relation avec les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on peut savoir que nous sommes aussi un avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père. If you read here, you can see that Jesus is talking about you and me. Wenn wir die Stellen weiterlesen, dann erkennen wir, dass Christus über dich und mich spricht. Et si tu lis ce passage, là tu vas comprendre que Jésus-Christ parle de toi et lui. Our relation, his relationship with us. Seine Beziehung mit uns. Sa relation avec nous. Amen. With his disciples, you can see it. He said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen. On vient de lire Jean 10, verset 28 à 29. Praise the Lord. Alleluia. Amen. And then in verse 30, he said, I and my Father are one. 30. Praise the Lord. Alleluia. You know, after talking about the relationship with his disciples, he now said, you can see I and my Father. Because of my relationship with them, I and my Father, I know that I and my Father are one. I don't know if you understand something here. So also, you know, I got children, your best friend. Amen. Are you one with them? That's how you know you are one with Christ. Amen. I hope you understand it. Please, you listen to the message again. Amen. Also ab Vers 26 bis 29 sehen wir, dass der Herr von seiner Beziehung zu seinen Kindern, also zu seinen Jüngern spricht und die ganze Zeit davon spricht, dass er Beziehung mit ihnen hat, dass er sie nicht aus seiner Hand wegreißen wird. Und ab Vers 30 sagt er dann, ich und der Vater sind eins. Also er nimmt Bezug dann zu seiner Beziehung, zu seinem Vater. Und das lässt uns erkennen, dass wenn wir Beziehung zueinander haben, dann haben wir auch gleichzeitig, oder beziehungsweise spiegelt es auch die Beziehung zu Jesus Christus und seinem Vater wider. Das heißt, wenn wir Beziehung mit Kindern Gottes haben, das zeigt uns, dass wir auch Beziehung mit Jesus Christus haben. Und du solltest dich fragen, mit wem du Beziehung hast. Sind das deine weltlichen Freunde? Sind das deine besten Freunde, die du nennst? Oder sind es wirklich Kinder Gottes, wahrhaftige Kinder Gottes, mit denen du Beziehung hast? Denn daran wird man erkennen, ob du wirklich eins bist mit Christus oder nicht. Si on lit par exemple Jean 10, verset 26 jusqu'à verset 20, ou bien verset 30, on peut voir que Jésus-Christ il parle de sa relation avec, de sa relation à ses disciples. Et à la fin, verset 30, il dit mon Père et moi, nous sommes un. Donc ça montre que le fait qu'il est un avec ses disciples, ça montre qu'il est un avec son Père, avec Dieu. Et c'est la même façon comment Jésus-Christ nous montre que nous sommes aussi un avec Jésus-Christ quand nous sommes un avec nos frères et sœurs. C'est ça pourquoi on doit se demander qui sont nos amis, qui sont nos prochains. Est-ce que ce sont les enfants de Dieu ou ce sont les gens de ce monde? Praise the Lord. Amen. Jesus values our relationship with one another so greatly. Jesus schätzt die Beziehung, die wir zueinander haben, sehr wert. Et Jésus-Christ, il apprécie la relation que nous avons avec l'un et l'autre vraiment beaucoup. Amen. He values it so much. Er schätzt es sehr wert. Il apprécie vraiment notre relation. It is important to him. Or for him that we are having, that our relationship with one another is based on him. Him alone. Es ist ihm sehr wichtig, dass die Beziehung, die wir zueinander haben, auf ihn basiert und auf ihn allein. Et pour lui, c'est très important que la relation que nous avons, ça dépend seulement à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seulement. Oui. He hates to see us fighting. Il ne veut pas voir qu'on a des disputes. He hates to see us being provoked of one another. Und er möchte nicht sehen, dass wir provoziert sind untereinander. Il déteste de voir que nous sommes provoqués de l'un et l'autre. The outsider they don't love you because you choose Jesus. On the inside there is problem. Die Leute von außen akzeptieren dich nicht und nehmen dich an wegen Christus. Und dann hast du noch mit den Leuten innerhalb ebenfalls Probleme oder ebenfalls Auseinandersetzungen. Und das sollte nicht sein. Les gens de ce monde ne t'acceptent pas parce que tu choisis Jésus-Christ. Mais au lieu que tu sois aussi avec les enfants de Dieu, maintenant, oui, à la maison du Christ, il y a aussi des divisions. Hey, division in the house of Christ. Hast du Streit und Spaltung im Haus Gottes? Mais déteste la division à la maison du Christ. So that is the good of the fight of faith, the good fight of faith we have to fight. Und das ist der gute Kampf des Glaubens, den wir kämpfen sollen. Et c'est ça le bon combat de la foi qu'on doit combattre. Praise the Lord. Amen. Amen. Until Satan separates you, he cannot destroy you. From God's children. Solange der Satan dich nicht von Kindern Gottes trennt, kann er dich auch nicht zerstören. Jusqu'à ce que le diable te sépare des enfants de Dieu, il ne peut pas te détruire. If he is able to separate you from God's children, you are in problem. Aber sobald es ihm gelingt, dich von Kindern Gottes zu trennen, dann befindest du dich in großen Problemen. Si le diable est capable de te séparer des enfants de Dieu, là tu as un problème. Because it is, you know, it means he is able to, it means he has achieved his purpose of separating you from Christ. Das bedeutet, dass er sein Because separation from God's children, the true God's children, means separation from Christ. Denn das bedeutet, dass er sein Ziel erreicht hat, dich von Christus zu trennen. Die Trennung von Kindern Gottes bedeutet die Trennung von Christus. Ça signifie qu'il a reçu son but à de te séparer de Jésus-Christ finalement parce que tu es séparé des enfants de Dieu. Praise the Lord. Alleluia. We thank him that we are, you know, we are still here for him today. Wir danken ihm, dass wir heute immer noch hier sind für ihn. Et on remercie l'Éternel que nous sommes toujours ici pour lui. Because we always say yes to him. Weil wir immer ja zu ihm sagen. Parce qu'on dit toujours oui à Jésus-Christ. It's not yes to man, but yes to Christ. Nicht ja zu den Menschen, aber ja zu Christus. C'est pas oui à l'homme, mais oui à Jésus-Christ. We are in this ministry and we are here. We are still here. It is because of yes to Jesus. Mm-hmm. Wir sind immer noch Teil dieser Gemeinde und es ist, weil wir ja gesagt haben zu Jesus Christus. Nous appartenons toujours à cette église parce que nous avons dit oui à Jésus-Christ. Praise the Lord. It is the spirit of humility. Es ist der Geist der Demut. Et c'est l'esprit d'humilité. Which is the spirit of Christ. Welcher auch der Geist von Christus ist. Qui aussi l'esprit du Christ. Amen. And that's all the arrow of Satan Deswegen sind all die Pfeile des Satans, die er auf uns richtet, umsonst. C'est ça pourquoi tous les flèches du diable sont en vain. For him, he should not exist at all. Für ihn wäre es lieber, dass es diese Gemeinde überhaupt erst gar nicht gibt. Parce que le diable préfère que cette église n'existe pas. For him, no one should be here today at all. Für ihn wäre es lieber, wenn niemand heute überhaupt hier wäre. Et lui préfère que personne soit ici dans cette église. Please say no to Satan. Bitte sagt immer nein zum Satan. S'il te plaît, disait toujours non au diable. And you have to know how to say no to Satan. Und dir sollte klar sein, wie du zum Satan nein sagen kannst. Et tu dois savoir comment tu dis non au diable. And how to say no to Satan is by choosing Christ. Und das geschieht, indem du dich für Christus entscheidest. Et tu le fais quand tu choisis Jésus-Christ. Are you getting it? Amen. Yes to Christ is automatic no to Satan. Ja zu Christus ist automatisch ein Nein zum Satan. Oui, quand tu dis oui à Jésus-Christ, tu dis directement non au diable. But no to Satan does not mean yes to Christ. Aber ein Nein zu Satan bedeutet nicht automatisch ein Ja zu Christus. Mais quand tu dis non au diable, ça ne signifie pas directement que tu dis oui à Jésus-Christ. Amen. But no to Satan does not mean yes to Christ. Ein Nein zum Satan bedeutet nicht automatisch Ja zu Christus zu sagen. Donc non au diable, ce n'est pas directement oui à Jésus-Christ. It is only yes to Christ that means no to Satan. Nur Ja zu Christus bedeutet automatisch auch Nein zu Satan. Seulement oui à Jésus-Christ, c'est non au diable. I repeat. Je répète. No to Satan does not mean yes to Christ. Nein zu Satan zu sagen bedeutet nicht automatisch Ja zu Christus zu sagen. De dire non au diable, ce n'est pas directement oui à Jésus-Christ. Amen. Because the natural man can resist Satan for some time. Der natürliche Mensch kann dem Teufel widerstehen für eine gewisse Zeit. Parce que l'homme naturel peut seulement résister au diable pour un temps. Amen. He can resist Satan to some extent. Er kann dem Satan bis zu einem gewissen Grad widerstehen. Donc l'homme a toujours une limite jusqu'à oui. L'homme peut résister au diable jusqu'à un point. Amen. But not forever. Aber nicht für immer. Mais pas pour toujours. It's a matter of time. Satan will keep on pressing. Und es ist eine Frage der Zeit, bis man irgendwann mal aufgibt, weil der Teufel immer weiter drückt und weiter Druck ausübt. Et c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que le diable va continuer à oui à t'attaquer. Praise the Lord. Hallelujah. The absence of Christ is the presence of Satan. The problem is not Satan. The problem is the absence of Christ. Die Abwesenheit von Christus bedeutet die Anwesenheit vom Satan. Und genau das ist das Problem. Die Abwesenheit von Christus ist das Problem. Donc, la présence, non, l'absence du Christ, ça signifie la présence du diable. Mais la présence du diable, ce n'est pas le problème, mais l'absence du Christ est le problème. You remember the film we watched together? Praise the Lord. Hallelujah. You know, that man that was sent to the village to preach the gospel. Amen. Erinnert euch an den Film, den wir gemeinsam geguckt haben und an den Mann, der eigentlich in das Dorf gehen sollte, um das Wort Gottes zu predigen. Quelques jours passés, nous avons regardé un film sur un homme qui a été envoyé au village. Amen. Pour prêcher l'évangile du Christ. His problem was not the devil bringing evil thought into him. That was not the problem. Sein Problem war nicht, dass der Teufel immer wieder kam, um ihm schlechte Gedanken ins Ohr zu legen oder seine Gedanken zu manipulieren. Amen. Et son problème n'a pas été que le diable avait attaqué ses pensées. The problem, his problem was his heart was empty. Das Problem, das er hatte, war, dass sein Herz leer war. Son problème a été que son cœur a été vide. It's, you know, an empty mind, an idle mind, is the devil worship. If your heart is not occupied with Christ, Satan will occupy it. It's as simple. If your heart is occupied with Christ, Satan will not have any way. The problem was not Satan. The problem was the heart was empty. Und wenn dein Herz leer ist, dann wird der Teufel direkt Platz darin finden, für seine ganzen Machenschaften. Und deswegen sollte dein Herz voll sein von Christus. Donc ça montre aussi que le diable est jamais le problème, mais le problème est le cœur de l'homme, parce que cette personne qui a été envoyée au village, lui a donc son cœur était vide du Christ, mais il fallait que son cœur soit rempli de Jésus-Christ pour que le diable n'a pas l'accès de l'attaquer. Remember, I placed Isaiah 26, verse 3. He said, the Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon him. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. You know, the problem is not Satan. Mm-hmm. He has been defeated. He's a loser. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. But your heart, well, do you allow Christ to remain there? And that's why the assembly of believers is very important. Mm-hmm. Are you getting it? It's like this ministry, for example, you know, all of us here, we were even saying it in the kitchen today. Mm. Anytime we are together, anytime, you know, it's just Christ. Mm. So wonderful. No time for the flesh. Just Christ alone. Amen. Where can Satan come in? There's no way. Mm. Because everywhere is occupied with Christ. Mm. Und erinnert euch an Jesaja 26, da steht, dass du einen festen Herzen bewahrst, du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Und es geht darum, dass dein Herz gefestigt ist und voll ist mit Christus und nicht leer ist. Und wenn dein Herz voll ist mit Christus, dann hat der Teufel auch keine Macht, um Besitz dich sozusagen von seiner Wahrheit in die Irre zu leiten. Und wir sehen, dass es dann auch nur um Christus geht, genauso wie wir es auch bei uns in der Gemeinschaft sehen, dass wir einfach nur voll sind von Christus und nur dass die Gemeinschaft auf Christus basiert und dass es gar keinen Platz gibt für das Fleisch. Dans Isaïe 26, verset 3, on a écrit « Au cœur constant, vous assurez la paix parce qu'il se confie en vous, donc à Jésus-Christ. » Et ça montre aussi que si ta concentration est vraiment sur Jésus-Christ, là, ton cœur va toujours être dans la paix. Et c'est ça pourquoi aussi, la relation avec les enfants de Dieu est très importante, parce que quand tu es avec les enfants de Dieu, du matin jusqu'au soir, tu vas seulement parler de Jésus-Christ, tu vas toujours te rappeler à Jésus-Christ que donc la chair n'a même pas le temps d'être présent. Praise the Lord. Alleluia. You know, in Acts 4, we were there. We have been there. Amen. That we are not living godly. In Apostelgeschichte 4, das, was wir gelesen haben, wir haben gesehen, dass sie haben nicht göttlich gelebt. Et dans Actes des Apôtres 4, qu'on vient de lire, les apôtres ne vivaient pas divin. Amen. What man and religion call godly living? Das, was die Welt und das, was Religion göttliches Leben nennt, dass man, keine Ahnung, Silberbesteck hat und dass man ein schönes Haus hat und all diese Dinge. No, it's not about that, Schatz. Ach so. What man and religion call godly? Das, was you say it as I said it. Okay, das, was die Welt, I thought you were thinking about no. It. Das, was die Welt und das, was Religion göttlich nennt. Because we are going there. Okay. Donc, les apôtres ne vivaient pas divines selon la définition de la religion. Amen. They were not living godly, they were living godly in Christ Jesus. Amen. Ah, sie haben nicht göttlich gelebt nach der Definition der Welt und der Religion, sondern sie haben göttlich gelebt nach der Definition von Christus. Ils ne vivaient pas divines selon la définition de la religion, mais ils vivaient divines en Jésus-Christ. It means they choose Christ. Das heißt, sie haben sich für Christus entschieden. Ça signifie qu'ils ont choisi Jésus-Christ. Amen. You know, in Revelation 3:20, let's go there, please. It said, if any man hear my voice and open the door, the Lord said he will come in. Amen. In that place, out of apostles, they heard his voice and they opened for him to come in. Revelation 3:20. Go there, please. Wir lesen Offenbarung 3, Vers 20 und sehen, dass der Herr sagt, dass wer auch immer die Tür öffnet, da wird er hineingehen und Mahl essen mit der Person. Und wir sehen, dass die Leute in Apostelgeschichte 4 die Tür geöffnet haben für Christus, sodass er eintreten konnte in ihr Leben. Dans Apocalypse 3, Jésus-Christ nous dit qu'il frappe à nos portes, puis si on ouvre la porte, là il va entrer pour vivre en nous. Et c'est comme ça pourquoi les disciples et les apôtres ont été capables de mener une vie divine selon le Christ. Praise the Lord. Apocalypse 3, verset 20. It says, behold, I stand at the door and knock. Without his knocking, you cannot open. Mm. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ohne sein Klopfen wirst du nicht in der Lage sein, aufzumachen. Verset 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si Jésus-Christ ne frappe pas à ta porte, tu vas pas être capable d'ouvrir ta porte. It means you need him before you can open. Das heißt, you need him to open. You need him. Without his knocking, you cannot open. Das heißt, du brauchst ihn, um überhaupt die Tür öffnen zu können. Ohne sein Klopfen kannst du überhaupt nicht die Tür öffnen. Das heißt, du brauchst Christus, bevor du überhaupt die Tür öffnen kannst. Ça signifie que tu as besoin de Jésus-Christ pour même ouvrir la porte. Ça signifie que si Jésus-Christ ne frappe pas à ta porte, là tu n'as pas besoin d'ouvrir la porte. Donc tu dépends complètement à Jésus-Christ. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice. Praise the Lord. Amen. Any man is any man. Wenn jemand meine Stimme hört, jemand ist irgendjemand. Verset 20, si quelqu'un entend ma voix, donc quelqu'un, ça signifie que tout le monde peut ouvrir sa porte, tout le monde a l'opportunité d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. And he opened the door. I will come into him. I will sup with him. And he with me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, in Acts 4, they heard his voice and they opened the door for him to come in. In Apostelgeschichte 4 haben die Leute seine Stimme gehört und haben dem Klopfen, auf das Klopfen reagiert, indem sie die Tür geöffnet haben und ihn hineingelassen haben. Et dans Acte 4, on peut voir que Jésus-Christ a frappé à la porte des apôtres, et puis les apôtres, ils ont entendu la voix de Jésus-Christ, et puis ils ont ouvert la porte. And the Lord went into them, and supped with them, and they with him, just like you and me today, with Christ Jesus. Und der Herr ist hineingegangen durch die Tür und hat mit ihnen Mahl gegessen, genauso wie er in unsere Tür hineingegangen ist und mit uns Mahl isst. Et là, parce que les apôtres ont ouvert la porte, Jésus-Christ pouvait entrer dans leur vie, puis il a même mangé avec eux. Et c'est la même chose qu'il fait aussi avec nous aujourd'hui. Amen. He wants you to say yes to him. Er möchte, dass du ja zu ihm sagst. Il veut que tu dis oui à Jésus-Christ. He wants you to say thank you to him. Und er möchte, dass du danke zu ihm sagst. Et il veut que tu sois reconnaissant à Jésus-Christ. He wants that is to know his testimony to be seen in our life. Er möchte, dass and to give that testimony both day and night to everybody. Und er möchte, dass sein Zeugnis sichtbar ist in unserem Leben und dass wir dieses Zeugnis auch anderen Leuten mitgeben können und mitteilen können. Et il veut que oui, son témoignage soit toujours visible dans ta vie pour les autres gens et même pour toi-même. And we have to know how to say thank you to Christ Jesus. Und wir sollten wissen, wie wir Christus unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Et tu dois savoir comment tu es reconnaissant à Jésus-Christ. It is by living godly in Christ Jesus. Und zwar indem not wir, living godly, indem wir göttlich but living godly in Christ Jesus. Und zwar ist es, indem wir göttlich leben nach der Definition von Christus und nicht göttlich nach der Definition dieser Welt. Et tu es reconnaissant à Jésus-Christ quand tu vis, tu mènes une vie divine en Jésus-Christ et pas divine dans la religion. What have we called godly living? Das, was der Himmel göttliches Leben nennt. Ce que les cieux appellent une vie divine. Which is choosing Christ. Und das ist, sich für Christus zu entscheiden. Et oui, tu mènes une vie divine en Christ quand tu choisis Jésus-Christ. Which is his commandment. Was bedeutet, sein Gebot zu halten? Et c'est son commandement. Again, 1 John 3, verse 22 to the end. To believe Christ's message and to love one another. Sein Gebot, was wir in 1. That's how you say thank you to him. Sein Gebot, das, was wir in 1. Johannes 3 gelesen haben, dass wir an ihm glauben, Jesus Christus, und dass wir einander lieben. Encore 1 Jean 3, verset 22. Son commandement est de croire son message et d'aimer les enfants de Dieu et aimer tes frères et sœurs. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. No one can live godly without Christ Jesus. Keiner kann göttlich leben ohne Jesus Christus. Personne peut vivre divin sans Jésus Christ. You know, men are religious people. You know, they will say good men. You know, men are religious people always try to live their fake godly life. Religiöse Menschen wollen immer ihr verfälschtes göttliches Leben aufrechterhalten. Et les les gens religieux veulent toujours mener une vie divine falsifiée. Are you getting it? Mm-hmm. They live the life of what this world called good. The good of this world. Mm-hmm. Sie leben eine what they call godly life is based on the good of this world. Mm-hmm. Das was die Menschen call it evil. Das was die Menschen der Religion göttliches Leben nennen, ist das, was die Welt als gut definiert, dass sie sich selbst als gute Menschen bezeichnet. Und das ist das, was in den Augen des Herrn aber bösartig ist. Mm-hmm. Ils veulent, les gens religieux veulent toujours mener une vie divine qui est falsifiée, puis surtout selon le bien de ce monde, puis le bien de ce monde est toujours même mauvais devant les yeux de Jésus-Christ. Praise the Lord. Romains 3. Romains 3. Romains 3, versets 12 jusqu'à 18. Praise the Lord. Amen. Amen. There is none that understandeth. Oh, sorry, that's verse 12. Okay, let's read. Okay, let's read from verse 10. Ab Vers 10. À partir de verset 10, Romains 3, verset 10. It says, as it is written, there is none righteous. No, not one. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Because what they call righteousness is evil before him. Es ist kein Mensch gerecht, auch nicht einer, denn das, was der Mensch gerecht nennt, ist bösartig vor den Augen des Herrn. Verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, ça, ce que l'homme appelle juste, est jamais juste devant les yeux de Dieu. Verset 11, said, there is none that understand it. There is none that seeketh after God. Verset 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Praise the Lord. Hallelujah. Except the Bible is lying. He said, there is none that doeth good, no, not one. Die Bibel sagt hier ganz klar, dass niemand gerecht ist und dass es keinen gibt, der Gutes tut, nicht ein einziger. Donc la Bible nous dit qu'il n'y a personne. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui est juste, il n'y a personne qui fasse le bien. Praise the Lord. Verse 13. 13. Their throat is an open sepulchre. With their tongues, they have judiced. The poison of art is under their lips. Verse 14. 14. Whose mouth is full of cursing and bitterness? 15. Their feet are swift to shed blood. 15. 16. Destruction and misery are in their ways. 17. He said, and the way of peace have they not known. What Christ called peace. That's the way of the Lord. The way of Christ Jesus. He is the peacemaker. He is the King of peace. Amen. He is the Prince of peace. Amen. Without him, there is no peace. He said, the way of peace have they not known. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das, was der Herr als Frieden bezeichnet, den kennen sie nicht, denn er ist der Friedefürst. Mm-hmm. Et dans verset 17, on a écrit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Donc ça montre le chemin du Christ, c'est pas la paix du Christ, c'est pas la paix de ce monde, parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Amen. Amen. In verset 18, there is no fear of God 18. Before their eyes. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. No man have lived the true godly life except Jesus. Kein Mensch hat das wahrhaftige göttliche Leben gelebt außer Jesus Christus. Personne a mené John la vie 8. Divine en Christ sauf Jésus Christ lui-même. Wir lesen Johannes 8. On va lire Jean 8. John 8, verse 29. Johannes 8, Vers 29. Jean 8, Vers 29. Praise the Lord. Amen. And he that sent me is with me, said Jesus. The Father hath not left me, alone. For I do always those things that please him. No man have ever lived a godly life, the true godly life, except Christ Jesus. Kein Mensch hat jemals ein wahrhaftig göttliches Leben gelebt, außer Jesus Christus. Personne a mené une vie divine en Christ, sauf Jésus-Christ lui-même. Amen. Man is always after what Satan calls good. Denn der Mensch ist immer nach dem hinterher, was der Satan gut nennt. Parce que l'homme poursuit toujours ce que le diable appelle bien. And it is evil before Christ. Und das ist bösartig vor den Augen des Herrn. Et c'est mauvais devant les yeux de Dieu. Amen. And what man calls good is what Satan calls good. Und das, was der Mensch gut nennt, ist das, was Satan gut nennt. Et ce que l'homme appelle bien, bien bon, c'est ce que le diable appelle bon. And what Satan calls good is what man calls good. Und das, was der Satan gut nennt, ist auch das, was der Mensch für gut erachtet. Et ce que le diable appelle bon, c'est aussi ce que l'homme appelle bon. In Galatians 6:10. Wir lesen Galater 6, Vers 10. Galater 6, Vers 10. Praise the Lord. Amen. Galatians 6:10. Praise the Lord. Amen. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Especially unto them who are of the household of faith. Amen. Let us do good unto men. What Christ called good, and not what man called good. Lasst uns an allen Gutes tun, an allen Menschen, aber das, was Christus gut nennt und nicht das, was der Mensch gut nennt. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien envers tout, et surtout envers les frères dans la foi. Et on doit faire le bien envers le monde selon la définition du Christ, donc selon dans ce que Jésus-Christ appelle le bien. What Christ called good and not what religion called good. Das, was Christus gut nennt und nicht das, was Religion gut nennt. Ce que Jésus-Christ appelle bien, pas ce que la religion appelle bien. Praise the Lord. Hallelujah. Again, their so-called godly living is evil before Christ. Ihr sogenanntes göttliches Leben von diesen Menschen und den religiösen Leuten ist bösartig vor den Augen des Herrn. Et leur soi-disant vie divine des gens religion est mauvais devant les yeux du Christ. Because it's all about the good of this world. Weil es ihnen nur um das Gute dieser Welt geht. Parce qu'il s'agit seulement du bien de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Your godly living is not our godly living. Ihr göttliches Leben ist nicht nach der Definition von Christus und dementsprechend auch nicht unsere Art, wie wir göttlich leben. Et leur vie, Second Timothy, please. Leur vie divine, c'est pas notre vie divine parce que c'est selon la définition de la religion pour eux, mais pour nous c'est selon le Christ. Wir lesen 2. Timotheus. Second Timothy 3:12. 2. Timotheus 3, Vers 12. 2 Timothée 3, verset 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Praise the Lord. Amen. Yea. And all that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Praise the Lord. Amen. Our godly living is in Christ Jesus. Unser göttliches Leben befindet sich in Christus Jesus. Notre vie divine est en Jésus-Christ. It means Christ lived that godly life in us and through us. Das heißt, Christus lebt dieses göttliche Leben in uns und durch uns hindurch. Ça signifie que le Christ il mène sa vie divine en nous et à travers de nous. Amen. Christ is our godly living. Christus ist unser göttliches Leben. Le Christ est notre vie divine. How to live godly is Christ Jesus is choosing Christ. Is choosing him. Und wie wir gottesfürchtig leben, ist, indem wir uns für Christus entscheiden. Et la façon comment on vit divine, c'est quand on choisit Jésus-Christ. Amen. It is choosing him. And not obeying Moses' commandment. Und es geht darum, sich für Christus zu entscheiden und nicht sich nach den Geboten von Mose zu halten, sich nach an die Gebote von Mose zu halten. Et tu le fais quand tu choisis Jésus-Christ et pas quand tu obéis à la loi de Moïse. Amen. If you see religious people, including Christianity, including Christianity. Amen. Wenn wir uns religiöse Leute angucken, inklusive dem Christentum. Si on voit les gens religieux et surtout si les chrétiens, mais le christianisme. They try to live godly. Sie versuchen göttlich zu leben. Ils essaient de vivre divin. But without Christ Jesus. Aber ohne Christus Jesus. Mais sans Jésus-Christ. Amen. If you go to Romans 10. Lesen Römer 10. Romains 10. Praise the Lord. Amen. Romans 10. From verse 1 to 3. Romans 10, verse 1 to 3. He said, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that their mind be saved. For I bear them record that they have the zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.